Abschnitt 17 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 17. Kapitel: Der Ausspruch des Arztes. Noch bevor wir ein weiteres Wort hatten wechseln können, betrat Lucilla das Zimmer. Wir sahen einander an. Hätten wir reden können, wir würden in jenem Augenblick, glaube ich, beide gesagt haben, Gott sei Dank, dass sie blind ist. »Habt ihr mich alle vergessen?« fragte sie. »Oskar, wo bist du? Was sagt der Doktor?« Sie trat näher heran und würde über den am Boden sich windenden Oskar gestolpert sein, wenn ich nicht meine Hand auf ihren Arm gelegt und sie zurückgehalten hätte. Plötzlich ergriff sie meine Hand mit der ihrigen. »Sie zittern! Warum zittern Sie?« fragte sie. Ihr feiner Tastsinn ließ sich nicht täuschen. Vergebens leugnete ich, dass irgendetwas vorgefallen sei. Meine Hand hatte mich verraten. »Hier ist etwas nicht in Ordnung«, rief sie aus. »Oskar hat mir nicht geantwortet.« Der Doktor kam mir zu Hilfe. »Es ist durchaus nichts Beunruhigendes«, sagte er. »Herr Dubourg ist nicht ganz wohl.« Sie wandte sich mit einem plötzlichen Zornesausbruch gegen den Doktor. »Sie täuschen mich«, rief sie. »Ihm ist ein ernster Unfall begegnet. Sagen Sie mir die Wahrheit.« »Oh, es ist schmachvoll, es ist herzlos von Ihnen beiden, ein unglückliches, blindes Geschöpf wie mich zu betrügen.« Während der Doktor noch zauderte, sagte ich ihr die Wahrheit. »Wo ist er?« fragte sie, indem sie mich an beiden Schultern packte und in ihrer leidenschaftlichen Aufregung schüttelte. Ich flehete sie an, ein wenig zu warten. Ich versuchte es, sie zum Niedersetzen auf einen Stuhl zu bewegen. Sie aber schob mich mit einer verächtlichen Gebärde beiseite und kniete mit vorgestreckten Händen auf den Fußboden nieder. »Ich werde ihn finden«, murmelte sie, »ich werde ihn euch zum Trotz finden.« Sie fing an, über den Fußboden hinzukriechen und mit den Händen vor sich herzutasten. Es war ein schrecklicher Anblick. Ich ging ihr nach und richtete sie mit Gewalt wieder auf. »Ringen Sie nicht mit ihr«, sagte der Doktor, »lassen Sie sie nur herkommen, er ist jetzt ruhig.« Ich sah Oskar an, das Schlimmste war vorüber, er war erschöpft und ganz ruhig. Der Stimme des Doktors folgend gelangte Lucilla an die Stelle, wo Oskar lag. Sie setzte sich neben Oskar auf den Boden und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Seine Berührung übte eine ähnliche Wirkung auf sie, wie sie ein Sehender, dem man längere Zeit die Augen verbunden hätte, in dem Augenblick empfinden würde, wo man ihm die Binde abnähme. Befreiung von angstvoller Ungewissheit durchströmte ihr ganzes Wesen. Sie war wieder sie selbst, die sanfte Lucilla. »Es tut mir leid, dass ich mich außer Fassung habe bringen lassen«, sagte sie mit der einfachen Natürlichkeit eines Kindes, »aber Sie wissen nicht, wie hart es ist, getäuscht zu werden, wenn man blind ist.« Bei diesen Worten beugte sie sich über Oskar hin und fuhr ihm mit ihrem Schnupftuch leicht über die Stirn. »Doktor«, fragte sie, »wird sich dieser Zustand wiederholen?« »Das hoffe ich nicht. Sind Sie Ihrer Sache gewiss?« »Das kann ich nicht behaupten.« »Was hat den Zufall herbeigeführt?« »Ich fürchte, der Schlag auf den Kopf.« Sie fragte nichts weiter, der Ausdruck der Spannung auf ihrem Gesichte machte plötzlich der Ruhe des Nachdenkens Platz. Es schien etwas ihre Gedanken zu beschäftigen nach der letzten Antwort des Doktors, dass sie ganz in sich versenkte. Als Oskar wieder zu sich kam, überließ Lucilla es mir, seine ersten sehr natürlichen Fragen zu beantworten. Als er sich dann direkt an sie wandte, antwortete sie ihm freundlich, aber kurz. Es schien in jenem Augenblick etwas in ihr vorzugehen, was sie selbst vor ihm verschlossen machte. Als der Doktor vorschlug, Oskar nach Browndown zurückzubringen, bestand Lucilla nicht, wie ich vermutet hatte, darauf, ihn zu begleiten. Sie nahm zärtlich von ihm Abschied, aber sie ließ ihn gehen. Während er noch sehnsüchtig nach ihr zurückblickend an der Tür zögerte, ging sie langsam nach dem entgegengesetzten Ende des Zimmers, ganz in ihre eigene dunkle Welt versenkt, in ihren Gedanken gegen ihn wie gegen uns abgeschlossen. Der Doktor versuchte es, sie aus ihrer Träumerei aufzurütteln. Sie dürfen die Sache nicht zu ernst nehmen, sagte er, indem er an das Fenster, an welchem sie stand, herantrat und die Stimme so sinken ließ, dass Oskar ihn nicht hören konnte. Er hat Ihnen selbst gesagt, dass er sich jetzt wohler und leichter fühlt als vor dem Zufall. Dieser hat ihm keinen Schaden getan, sondern ihm nur Erleichterung gebracht. Es ist keine Gefahr, ich versichere Sie auf meine Ehre, Sie haben nichts zu fürchten. Können Sie mich auf Ihre Ehre auch noch einer anderen Sache versichern? Fragte sie, indem sie jetzt auch ihrerseits die Stimme sinken ließ. Können Sie mir aufrichtig versichern, dass diesem ersten Zufall nicht ähnliche Folgen werden? Der Doktor parierte diese Frage. »Ich will«, antwortete er, »ehe ich mich darüber entschieden ausspreche, mit einem anderen Arzte konsultieren. Bei meinem nächsten Besuch werde ich einen Arzt aus Brighton mitbringen.« Oskar, der bis jetzt von der Veränderung in Lucillas Wesen betroffen gewartet hatte, öffnete die Tür. Der Doktor folgte ihm und sie verließen uns. Lucilla setzte sich ans Fenster, stützte die Ellbogen auf die Knie und legte ihre Stirn in ihre Hände. Ein tiefer Seufzer entfuhr ihr. In bitterem Tone murmelte sie vor sich hin das eine Wort: »Lebe wohl!« Ich näherte mich ihr, denn ich fand es für notwendig, sie daran zu erinnern, dass ich im Zimmer sei. »Wem rufen Sie ein Lebewohl zu?« fragte ich, indem ich mich neben sie setzte. »Seinem und meinem Glück«, antwortete sie, ohne ihr Gesicht von ihren Händen zu erheben. »Jetzt kommen für Oskar und für mich die trüben Tage.« »Warum denken Sie das? Sie haben doch gehört, was der Doktor gesagt hat.« »Der Doktor weiß nicht, was ich weiß.« »Was wissen Sie?« Sie hielt einen Augenblick inne und sagte dann, indem sie plötzlich ihr Stillschweigen brach: »Glauben Sie an ein Verhängnis?« »Ich glaube an nichts, was die Menschen ermuntert, an sich selbst zu verzweifeln«, erwiderte ich. Sie fuhr fort, ohne auf meine Worte zu achten. »Was hat den Zufall, der ihn vorhin hier überkam, veranlasst? Der Schlag, der ihn auf den Kopf getroffen hat, und diesen Schlag erhielt er bei dem Versuch, das, was ihm und mir gehörte, zu verteidigen. Womit war er an jenem Tage beschäftigt gewesen, als die Diebe in sein Haus eindrangen? Er hatte an dem Kasten gearbeitet, der für mich bestimmt war. Sehen Sie nicht, wie die Ereignisse sich zu einem Ringe verketten? Ich glaube, der Anfall wird bald zu noch anderen Ereignissen führen. Es wird noch etwas anderes kommen, sein und mein Leben zu trüben. Für uns wird es keinen Hochzeitstag geben. Die Hindernisse türmen sich vor uns auf. Das nächste Unglück steht uns nahe bevor. Sie werden es erleben.« Bei diesen Worten fuhr sie schaudernd zusammen und setzte sich von mir zurückweichend kauernd in die Fensternische. Es war nutzlos, mit ihr zu streiten und schlimmer als nutzlos, dazusitzen und sie zu ermuntern, noch weiter zu reden. Ich stand auf. »Es gibt eine Sache, an die ich fest glaube«, sagte ich heiter. »Ich glaube an die frische Luft in den Hügeln. Kommen Sie, lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen.« Sie drückte sich noch fester in ihre Ecke und schüttelte den Kopf. »Lassen Sie mich«, brach sie ungeduldig aus, »lassen Sie mich allein.« Kaum hatte sie das gesagt, als sie es auch schon bereute. Sie stand auf, umschlang meinen Hals mit ihren Armen und küsste mich. »Ich wollte nicht so unfreundlich reden«, sagte das sanfte, zärtliche Mädchen. »Schwester, mein Herz ist schwer. Noch nie ist mein künftiges Leben meinen blinden Augen so dunkel erschienen wie jetzt.« Eine Träne entrann diesen armen, blinden Augen und fiel auf meine Wange. Plötzlich wandte sie ihr Gesicht ab. »Verzeihen Sie mir«, murmelte sie, »und lassen Sie mich gehen.« Noch ehe ich ihr antworten konnte, war sie fortgegangen, um sich in ihr Zimmer zu verschließen. Das liebliche Mädchen. Man konnte nur das tiefste Mitleid mit ihr haben, man musste sie lieben. Ich ging allein spazieren. Sie hatte mich mit ihren abergläubischen Ahnungen einer trüben Zukunft nicht angesteckt, aber ein trauriges Wort hatte sie gesagt, welchem ich zustimmen musste. Nach dem, was ich in ihrem Zimmer mit angesehen hatte, schien mir der Hochzeitstag in der Tat in eine weitere Ferne gerückt als je zuvor. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Dezember 2023.